Peter, ja. Hast du gut gemacht, du. Meine Stimmung ist gut, ne? Ja. Es hat geläutet, Peter. Oh. Naja, werde ich mal nachsehen. Entschuldige, Christina. Wie kann das wohl noch sein? Na, wer weiß. Vielleicht die Polizei. Sind wir zu laut? Kann sein. Na, mal sehen. Hallo, alter Junge. Mann, wo kommst du denn hier? Rate mal. Direkt aus Chicago. Dufte, dufte. Na? Kinder, komm, zieh dich aus. Die Party ist im vollen Gange. Oh, das höre ich doch. Donnerwetter. Alles im Westernlook, made in Germany. Naja, mit Chicago kann ich hier nicht dienen. Willst du einen Drink? Na klar. Scotch oder Bourbon? Oh, gib mir mal Bourbon. Pur. Vielleicht ein bisschen heiß. Hier, Christian, bedien dich. Danke. Oh, was sehen meine Augen? Wer ist denn das Kaugel da drüben am Fenster? Am Fenster? Da sind drei. Was? Na ja, in Frage kommt für mich doch nur die eine. Immer noch der Alte. Aber lass mich mal raten. Du meinst sicher die mit der roten Bluse, stimmt's? Genau die. Aber die müsstest du kennen. Was? Ja, das ist Knuts Schwester. Knut Hansens Schwester? Ja. Du meinst die kleine Christina? Genau. Hat sich verändert, was? Junge, Junge. Die sieht ja süß aus. Du, ob die mich noch kennt? Weiß nicht. Kannst du ja mal fragen. Das werde ich auch. Darauf kannst du dich verlassen. Hallo, Chris. Hallo, Chris! Du bist ja so... Also na, nein, was bin ich denn? Naja, wie soll ich sagen? Du bist ja eine richtige Dame geworden. Du hast dich kaum verändert, nur... Na? Du siehst gut aus. Das Kompliment kann ich dir 10-fach zurückgeben. Was heißt 10-fach? 1000-fach? Millionenfach? Meichler! Chris, was meinst du? Wollen wir tanzen? Aber gern. Ich habe noch nie mit dir getanzt. Naja, du warst damals noch zu klein. Mhm. Ich war 14. Ja, aber ich 25. Jetzt bin ich 18. Ja, das ist schön. Ich meine, jetzt könnten wir zusammen tanzen. Chris? Ja? Nur tanzen? Wie meinst du das? Tanze ich gut? Wunderbar. Weißt du eigentlich, dass ich oft an dich gedacht habe? Nein. Wie sollte ich? Du... Hattest du viele Mädchen in Amerika? Na ja. Viele? Einige. Ich habe oft an dich gedacht. Ich war richtig verliebt in dich. In mich? Hast du das nie gemerkt? Nein. Ich bin es noch immer. Christina. Bist du mir böse? Aber nein. Du bist sehr schön. Das weißt du auch. Und du kannst einem Mann ganz schön den Kopf verdrehen. Vielleicht. Aber seitdem du wieder hier bist, weiß ich es sicher. Ich liebe dich noch immer. Viel mehr als früher. Anders, weißt du? Christina, du bist... Ich weiß, ich bin jung. Du bist aber auch Knuts Schwester. Ach, was hat das mit meinem Bruder zu tun? Ja, aber... Nichts. Chris? Hm? Gehen wir fort von hier? Aber ich bin doch gerade erst gekommen. Ach, ich bedeute dir wohl gar nichts. Nun hör mal zu, mein Kleines. Wenn du irgendein Mädchen wärst, würde ich jetzt sagen, okay, komm mit in mein Hotel, wir trinken etwas, wir gehen miteinander ins Bett und nachher ist alles vorbei. Aber bei dir, da ist es ein bisschen anders. Bei mir ist es anders? Glaubst du? Mhm. Ich verspreche dir, ich werde nichts von dir verlangen. Ich meine nachher. Christine. Du bringst mich direkt in Verlegenheit. Oh, komm. Lass uns doch gehen. Bitte. In dein Hotel. Du solltest dir das noch einmal... Überlegen? Ich habe 4 Jahre auf diesen Augenblick gewartet. Komm. Das ist doch okay. Ja? Christine. Was ist... Nun gut. Sag mal, warst du schon oft... Mit einem Mann? So... Ja? Eigentlich nicht. Einmal vielleicht... Naja, du brauchst es mir nicht zu sagen. Doch, doch. Du musst es wissen. Aber das ist schön für dich. Ich habe es für dich getan, weißt du? Ich bin jetzt keine Jungfrau mehr. Du wirst mich... als richtige Frau bekommen. Ja. Komm. Küss mich. Ich liebe dich. Du bist wundervoll, Christina. Komm näher. Mach mein Kleid auf. Ja. Schnell. Schnell. Du hast wundervolles Haar. Dein Busen. So rosig. Oh, bist du schön. Zieh dich auch aus, Chris. Ich möchte dir ganz nah sein, ganz nah. Komm. Küss meinen Busen, ja? Oh. Oh. Komm. Komm. Ich möchte dich wecken. Ja. Ja. Oh, ist das schön. Liebling. Das war schön. Du, Chris? Ja? Chris, machst du mir noch einen Drink? Ganz sicher. Ich bringe dir gleich etwas. Du, Chris? Mhm. Weißt du eigentlich, dass ich früher oft von dir geträumt habe? Mhm. Ich meine, auch wenn ich wach war. Hier ist dein Drink, Liebling. Danke. Prost. Du hast geträumt. Prost. Mhm. Sehr oft. Und sehr schön. Von dir. Von mir. Erzähl's mir doch mal. Mhm. Weißt du, ich lag oft noch wach im Bett und ganz plötzlich musste ich an dich denken. Mir wurde dann immer ganz warm. Ich sah dich ganz deutlich vor mir. Im Dunkeln konnte ich dich viel genauer sehen. Und dann hörte ich deine Stimme. Sie sprach ganz anders zu mir als damals, vor 4 Jahren. Ganz andere Dinge. Von Liebe, verstehst du? Und Sehnsucht. Und dass du mich haben möchtest. Ganz nackt. Und ich habe mich dann immer ausgezogen. Und dann hast du meinen Namen geflüstert. Zärtlich. Voll Verlangen. Und immer wieder. Und ich wurde ganz aufgeregt. Mein Atem ging auf einmal viel schwerer. Und ich fühlte, wie es in meinem Schoß ganz feucht wurde. Und es durchfuhr mich wie ein elektrischer Strahl. Und mein ganzer Körper bebte vor Lust. Ich habe dann meine Brust gestreichelt. Und dann... Und dann... Dann ist dein Pfötzchen ganz nass geworden. Oh ja. So wie jetzt wieder. Und dann... Dann habe ich... Komm. Küss mich. Und was hast du dann? Und dann habe ich mein Pfötzchen gestreichelt. Komm, mach es jetzt doch. Nein, mach du es. Und dann, Chris, dann kam es mir. Es war herrlich. Wie jetzt. Es kommt mir. Oh, wie schön das ist. Wie schön. Steht er dir wieder? Über deine Hand. Oh, wie schön. Küss ihn, Christiane. Küss ihn. Oh. Wie oft habe ich mir das vorgestellt. Aber es ist viel schöner. Viel, viel schöner. Christine. Jetzt ist es kein Traum mehr. Komm näher. Ja. Komm. Fick mich. Ja, komm. Oh, Liebste. Ja. Oh, schön. Ja. Thank you. Doch nicht. Ja. Ganz dicht, ganz dicht. Du. Wochenende wegfahren, irgendwohin. Oh ja. Wir beide. Ganz allein. Oh ja, das wäre schön. Dann kommst du auch einmal wieder? Wann? Sicher, irgendwann bestimmt. Wieder ist nach 4 Jahren? Na, sicher früher. Ich würde dich am liebsten mitnehmen. Wohin? Nach Chicago. Oh, Chris. Nimm mich mit. Ich könnte ohne dich nicht mehr leben. Jetzt nicht mehr. Jetzt weiß ich... Still, Kleines. Ich nehme dich mit. Ach, das wäre schön. Ich könnte immer bei dir sein, immer. Wenn du es willst. Ach, Chris. Es wird schon hell draußen. Wollen wir schlafen? Schlaf nur, Liebling. Ich kann nicht. Ich bin zu glücklich, weißt du? Mein Herz schlägt. Fühlst du es? Fühlst du, wie es schlägt? Ach, ich bin so glücklich. Ich kann jetzt auch nicht schlafen. Fühl mal. Ja, so. Er steht schon wieder. Komm. Komm. Leg dich auf mich rauf. Ja, so. Ja, so. Jetzt nimm ihn und schieb ihn ganz langsam rein. Oh. Ja, ganz tief. Ja, so. Oh. Ist das schön. Oh, wie schön. Gut. Ja, so ist gut. Ja? Beweg dich mal. Ja. So. Noch mehr. Ja. Ist gut. Ja, Liebste. Ach. Und eine Nacht. Und viele Tage. Und viele Nächte. Und